Marshal Kim Jong-un Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee, besuchte das Obstbaukombinat der Donggang. Er wurde begleitet von führenden Kadern des ZK der Partei. Kim Jong-un hörte sich vor dem Panoramabild des Gebiets vom Obstbaukombinat eine Erläuterung an und betrachtete dann vom Aussichtsturm aus die Landschaft des Kombinats. Angesichts der endlosen Obstfelder sagte er, dass das Obstbaukombinat der Donggang ein patriotisches Erbe vom Feldherrn Kim Jong-il für das Volk sei. Wenn er an dem Ort vorbeifahre, denke er immer tief gerührt an Kim Jong-il. Die Funktionäre und Arbeiter des Obstbaukombinats der Donggang sollten niemals vergessen, dass sich Feldherr Kim Jong-il mit Hingabe dafür angestrengt habe, die Bevölkerung durch das ganze Jahr reichlich mit frischem Obst zu versorgen. Sie sollten durch die jährliche Steigerung der Obstproduktion die unvergänglichen Verdienste vom Feldherrn für immer geltend machen und sich ihm moralisch dankbar erweisen. Das Obstbaukombinat der Donggang habe sichere Perspektive für die Eroberung des von der Partei gestellten diesjährigen Obstproduktionsziels aufgetan und mit den geernteten ersten frischen Äpfeln die Hauptstädte versorgt, was sehr große Mühen gekostet haben müsste. So würdigte Kim Jong-un die Erfolge des Kombinats und besichtigte die Obstfelder. Er tastete einige von den Äpfeln, die an den ersten unzählig hingen, und stellte hell lächelnd fest, dass die Äpfel sehr viel seien und wie die Weintrauben aussehen. An den Ästen der gesund wachsenden Obstbäume auf den ordentlich angelegten Feldern hingen viele Früchte und die Blätter und Äpfel würden jeweils die Hälfte des Baums ausmachen. Der selbst unter den ungünstigen Wetterbedingungen gelungene ungewöhnliche Obstanbau sage voraus, dass das Land in die Höhe kommen werde. Der in der Geschichte des Obstbaukombinats der Donggang beispiellose große Erfolge sei darauf zurückzuführen, dass die Funktionäre des Ministeriums für Volkssicherheit und des Obstbaukombinats der Donggang sowie die Werktätigen des Kombinats gemäß dem Willen der Partei zur Versorgung der Bevölkerung mit reichlichem Obst unermüdlich gearbeitet hätten, unterstrich Kim Jong-un und stattete ihnen im Namen des ZK der Partei einen Dank ab. Wenn sich das Obstbaukombinat der Donggang weiterhin mit diesem Elan anstrenge, könne es in kommenden nächsten Jahren ein paar 10.000 Tonnen Obst produzieren. Wenn man getreu der Obstbaupolitik der Partei so wie jetzt unnachgiebig arbeite, könne man ohne Problem auch das hochgestellte Obstproduktionsziel erreichen. Kim Jong-un gab dem Kombinat wertvolle Hinweise, die bei der Verwaltung und Geschäftsführung als Richtschnur gelten und erklärte so unter anderem die Fragen dafür, durch aktiven Einsatz gemäß der Absicht der Partei pro Hektar 50 Tonnen Obst zu erzeugen, das Niveau der Verwissenschaftlichung und Intensivierung der Obstproduktion zu erhöhen, die ertragreichen und köstlichen Obstarten anzupflanzen und die Produktion der Obstbaumsetzlinge von guten Arten zu normalisieren, durch die konsequente Herstellung des Ringzyklusproduktionsverfahrens zwischen Obstbau und Viehzucht und auch umgekehrt die Bodenfruchtbarkeit des Kombinats ständig zu steigern, entsprechend der weltweiten Entwicklungstendenz des Obstbaus die fortgeschrittenen Techniken aktiv einzuführen und mit anderen Obstbaubetrieben in der ganzen Republik rege sozialistische Wettkämpfe durchzuführen. Er sah sich lächelnd und eine ganze Weile die Wohnhäuser und kulturelle Einrichtungen in Harmonie mit dem Obstwald und stellte fest, dass es sehenswürdig sei. Das Obstbaukombinat der Donggang sei eine herrliche sozialistische Landschaft, ein sozialistisches Paradies. So einen seltenen Anblick könne man nur im sozialistischen Korea genießen. Ich habe das Obstbaukombinat der Donggang mit Genugtuung besucht. Das rühmenswerte Kombinat, das jedes Jahr neues Gesicht bekomme und die Produktion steigere, sei ein Profil vom Vaterland, das zum Gipfel des Erstarkens und Aufblühens schnell stürme. Marshal Kim Jong-un äußerte seine Erwartung und Überzeugung, dass die Funktionäre und Werktätigen des Obstbaukombinats der Donggang die Pflege jedes einzelnen Obstbaums für einen heiligen Kampf zur Durchsetzung des wertvollen Vermächtnisses vom Feldherrn Kim Jong-il halten, sich mit diesem Bewusstsein energisch für die Durchsetzung der parteilichen Idee und für die Verteidigung der Parteipolitik anstrengen und somit viel mehr Obst an die Bevölkerung liefern werden.